quelque part, Yaoundé, Yaoundé. J'espère pour vous, vous faites souvent un tour par ici. Génération, c'est comme ça que ça se passe. Toujours une pure ambiance et un pur son. Papa Tank, allons. Pour se protéger. Pour mettre en place ce plan séisme, le gouvernement développe une enveloppe de 33 millions d'euros en 6 ans. Plus à 15 s'il le fallait. Oui. Voilà, parce que ça, non. Die Schwere und Wärme wandern weiter in die Beine und die Füße. Beide Beine und Füße sind nun ebenfalls ganz angenehm schwer und warm. Beide Beine und auch die Füße sind ganz angenehm schwer. Und warm. Der ganze Körper ist ganz angenehm schwer und warm und sie können sich wohlfühlen. Eine angenehme Ruhe breitet sich in ihnen aus. Sie genießen dieses angenehme Gefühl der Ruhe und gleiten mit jedem Atemzug tiefer, tiefer in die Entspannung. Thank you. Thank you.